Kapitel 9. Samstag, 20. Mai, Nachmittag. Kolja kommt nach Hause. Die Überraschung nach dem Spiel war super. Kolja ist glücklich. »Was gibt es zum Essen? Ich habe Hunger«, ruft er in die Wohnung. »Das Essen ist gleich fertig«, antwortet seine Mutter. Kolja geht in sein Zimmer. »Das gibt es nicht«, ruft er. »Doch, das gibt es.« Alex und Ilhan warten in Koljas Zimmer auf ihn. Kolja ist glücklich und nimmt seine Freunde in die Arme. »Wie geht es dir hier?«, fragt Alex. Kolja muss erzählen.